Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer, mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieser Zungenbrecher auf Basis von Wörtern in diesem Deutsch-Perfekt-Audio. Sprechen Sie zuerst in Segmenten und konzentrieren Sie sich auf die Wörter. Trainieren Sie dann die ganze Formel, am besten erst langsam und dann schnell. Sprechen Sie im Echo immer nach der ersten Wiederholung. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten? Kaufen Klienten? Keinen Kohl? Keinen Kohl. Kommt in meine? Kommt in meine? Kassen keine Kohle. Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Kaufen Klienten keinen Kohl, kommt in meine Kassen keine Kohle. Prima. Und nun zu Zungenbrecher Nummer 2. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten. Datenschutz schützt Daten. Doch schneller schütten. Doch schneller schütten. Datendiebe die Daten. Datendiebe die Daten. Ins Darknet. Ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Datenschutz schützt Daten, doch schneller schütten Datendiebe die Daten ins Darknet. Und fertig, wunderbar. Den Text und Worterklärungen dazu finden Sie im Booklet oder im Lesemodus unserer App. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne. Tschüss.